Lektion 5, Hörtext 4. Bernd und Diederich, die ungleichen Brüder. Es waren einmal zwei Brüder, Bernd und Diederich, die eine große, aber sehr kranke Firma geerbt hatten. Fast alles war kaputt. Die beiden Brüder mussten ganz von vorne anfangen und die Firma wieder neu aufbauen. Schon bald kam es zu einem großen Streit über die richtige Geschäftspolitik. Diederich suchte und fand seine Geschäftspartner im Osten und Bernd suchte und fand seine Geschäftspartner im Westen. Während Bernd nur wenig ändern und möglichst viel erhalten wollte, wollte Diederich möglichst viel ändern und nur wenig erhalten. Deshalb teilten sie die Firma auf und jeder ging seines Weges. Bernd hatte Glück. Er bekam den größeren Teil der Firma und viel Geld und Hilfe von seinen Geschäftsfreunden. Er krempelte die Ärmel hoch, spuckte in die Hände, packte an und baute auf. Schon bald ging es der Firma besser und nach ein paar Jahren sprachen alle Leute von einem Wirtschaftswunder in Bernds Firma. Seine Leute wurden reicher und reicher und dicker und wenn sie mal unzufrieden waren, dann schimpften sie los. Sie konnten zwar nicht viel ändern, aber alles und jeden kritisieren. Diederich hatte Pech. Er bekam den kleineren Teil der Firma und niemand half ihm. Im Gegenteil. Er musste noch alte Rechnungen bezahlen und die Firma völlig neu organisieren. Auch er krempelte die Ärmel hoch, spuckte in die Hände, packte an und baute auf. Aber alles war sehr mühsam und dauerte viel länger. Auch seiner Firma ging es nach einiger Zeit etwas besser, aber von einem Wirtschaftswunder konnte keine Rede sein. Die Leute in Diederichs Firma mussten zwar nicht hungern, aber reich und dick wurden sie auch nicht. »Warum geht es uns nicht auch so gut wie denen dort drüben?«, fragten sie. Diederich versprach allen Leuten in seiner Firma immer wieder, dass es ihnen bald viel besser gehen würde als den Leuten in der Firma seines Bruders. Er machte viele und große Pläne, aber die funktionierten alle nicht richtig. Immer mehr Leute waren unzufrieden, aber niemand durfte das laut sagen. Kritisieren und schimpfen waren nicht erlaubt. Und als immer mehr Leute keine Lust mehr hatten, für Diederich zu arbeiten und wegliefen, um bei Bernd zu arbeiten, baute er einfach eine große Mauer um die Firma, damit niemand mehr weglaufen konnte. Aber das half nichts. Die Leute konnten zwar nicht mehr weg, aber sie wurden immer unzufriedener. Sie sahen, wie gut es den Leuten in Bernds Firma ging, und das wollten sie auch haben. Als bei einigen Geschäftsfreunden von Diederich die Geschäftsleitung abgesetzt und die Organisation radikal geändert wurde, gab ihnen das neuen Mut. Sie gingen auf die Straße, forderten den Rücktritt der Diederich-Geschäftsleitung und schließlich die Vereinigung der beiden Firmen. Laut riefen sie erst, »Wir sind die Firma«, und dann, »Wir sind eine Firma«. Und schon bald war es soweit. Die Mauer wurde abgerissen, Bernd übernahm die Geschäftsleitung in Diederichs Firma und Diederich verschwand und wurde nie mehr gesehen. Und wie das alles weiterging, welche Politik die neue große Firma von Bernd machte und ob alle zufrieden waren, das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch beim nächsten Mal.